Branko Šimić's Augen strahlen schelmisch hinter seiner dicken schwarzen Hornbrille, als er sich lächelnd vorstellt. Im alltäglichen Leben ist der 40-Jährige meist gut gelaunt und umgänglich. Auf der Bühne provoziert er gern. Für mich Kunst muss also eine extreme Haltung haben oder einfach dahin gehen, was wir in Alltag nicht schaffen. Also in so eine tiefste, dunkelste, brutalste Ecke der Realität. Ich glaube, nur dann hat diese ganze Arbeit einen Sinn. Er streicht sich eine dicke schwarze Haarsträhne aus dem kantigen Gesicht. Es geht um so ein Bewusstsein, dass ein System in jedem Moment brechen kann unter bestimmten Umständen. Und zu begreifen und wahrzunehmen, dass da eben eine Generation jetzt aufgewachsen ist, Balkan, die vom Krieg gezeichnet ist. Bilder vom zerbombten Bosnien flimmern auf einer Leinwand. Davor stehen zwei Männer und eine Frau. Branko Šimić ist einer von ihnen. Die drei Schauspieler erzählen von ihren Ängsten während des Krieges, von der Flucht nach Deutschland und dem Schock, in einem fremden Land vor dem Nichts zu stehen. Branko Šimić wird 1968 in der Kleinstadt Tuzla im Norden Bosniens geboren. Also das sieht so wie Gelsenkirchen aus ungefähr. Weiße und schwarze Bergarbeiter. Es gibt sowohl Kohle als auch Salz, so was man aus Erde rauskriegt. Und eine riesen Industrieanlage, Smog, schmutzig, aber mit ganz netten Menschen. Sein Vater arbeitet damals in einer großen Fabrik als Elektroingenieur, während sich die Mutter um Branko und seine ältere Schwester kümmert. Mit 11 Jahren klettert er zum ersten Mal auf die Bühne, als die Schwester in einem Theaterstück probt. Bis dahin spielt er lieber Fußball. Sonntags waren dann um 10 Uhr morgens Spiele, also Highlights der Woche für mich. Und eines Tages bin ich, wie immer, nach dem Spiel in diesen Theatersaal gegangen und der Regisseur hat sich einfach umgedreht. Ihm fehlte ein Schauspieler und hat gesagt, ja, geh auf die Bühne und hast diese und diese Texte und stell dich irgendwie dahin. Und ab diesem Moment bin ich eigentlich bis heute im Theater geblieben. Branko ist das einzige Kind in der Gruppe. Bereits das erste gemeinsame Stück ist sehr erfolgreich. Es folgen Reisen und Festivals. Mit 19 Jahren studiert er Schauspiel an der Akademie für szenische Künste in Sarajevo. Das war sehr wichtig für mich, also dass man durch eigene Engagement eventuell was bewegen kann. Also bestimmte Tabus in der Gesellschaft ansprechen, was in offiziellen Medien damals also nicht möglich war. Als die ersten Granaten auf Sarajevo fallen, werden diese Hoffnungen zerstört. Šimić entschließt sich mit 24 Jahren, sein Heimatland zu verlassen. In Amsterdam möchte er sein Schauspielstudium fortsetzen. Zwischenstation ist Hamburg. Seine Tante lebt dort seit Ende der 60er Jahre als Gastarbeiterin. Branko Šimić spricht kein Wort Deutsch. Trotzdem bleibt er in Hamburg. Als Bauarbeiter und Kellner verdient er seinen Lebensunterhalt. Aber die Bühne fehlt ihm. Nach 3 Jahren gründet Branko Šimić seine eigene internationale Gruppe und bringt nonverbales Theater auf die Bühne. Er inszeniert, schreibt und spielt. Nach intensiver Arbeit mit der Theatergruppe ist er sich sicher. Er möchte Regisseur werden. Um die neue Sprache besser zu lernen, liest Šimić viele deutsche Autoren. Beim zweiten Versuch wird er für das Regiestudium am Institut für Theater, Musiktheater und Film in Hamburg aufgenommen. Wie besessen dann habe ich gearbeitet. Ich glaube, dass sie doppelt so viele kleine Inszenierungen gemacht haben, als vom Programm des Studiums überhaupt vorgesehen war. Bald folgen erste Staatstheaterinszenierungen und mehrere Preise. Nach 17 Jahren ist Hamburg zu seinem neuen Zuhause geworden. Dort lebt der 40-jährige Branko Šimić mit seiner Frau und seinen 2 kleinen Söhnen. Seine Muttersprache und die Mentalität seiner Landsleute vermisst er aber nach wie vor. 2003 inszenierte er erste Projekte mit Bosniern und Deutschen. Mit Schauspielabsolventen der Theaterakademie seiner Heimatstadt Tuzla stellt er die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht als Hip-Hop-Stück für das Messfestival in Sarajevo auf die Bühne.